die ganzen Hunde, ja. Ja, wir sind in aller Munde, ja. Warte jede Sekunde, ja. Kann die Hater nicht mehr sehen, ja. Ich kann die Hater nicht mehr sehen, ja. Hast du was? Bist du was? Ja, hast du was? Digga, schön sie hast. Ja, ich weiß, die Leute reden jetzt. Ah, weil sie nicht so wie wir leben jetzt. Ah, heute Abend fick ich deine Ex. Ja, Baby, Baby, ja, sie will das. Ich hab Koko und sie zieht was. Ja, Pussy essen so wie Whiskas. Ja, ich ess die Pussy und sie ist nass. Ah, ich ess die Pussy, sie genießt das. Ah, nicht mehr sehen, ja. Ja, ich kann die Hater nicht mehr sehen, ja. Hast du was? Ja. Bist du was? Ja. Ja. Hast du was? Digga, schön sie hat. Ja. In die Schlacht, ja. Bring dein Team an die Macht, ja. Hey. Keine Competition, ja. Ja. Ja, wir ziehen in die Schlacht, ja. Kann die Hater nicht mehr sehen, ja. Ich kann die Hater nicht mehr sehen.